Mysterien von Knut Hamsun. Es liest Walter Hilsbecher. Folge 5. Am nächsten Abend um 6 Uhr trat Nagel in die Stube des Doktors. Er glaubte, zu früh gekommen zu sein, aber die Gesellschaft vom vorhergehenden Abend war bereits versammelt. Es waren auch noch ein paar neue Gäste da, ein Rechtsanwalt und ein junger blonder Student. An zwei Tischen trank man schon Selters und Cognac, an einem dritten Tisch saßen die Damen, der bevollmächtigte Reinert und der junge Student und sprachen miteinander. Der Adjunkt, dieser schweigsame Mann, der selten oder niemals ein Wort von sich gab, war schon betrunken und in erregter Stimmung, mit flammenden Wangen sprach er laut über alles Mögliche. »Da haben wir nun Serbien, wo 80% der Bevölkerung weder lesen noch schreiben können. Ist dort alles so viel besser? Ja, das möchte er doch wirklich fragen.« Und er sah mit grimmiger Miene umher, obwohl ihm niemand widersprochen hatte. Die Frau des Hauses rief Nagel heran, machte ihm am Tisch der Damen Platz und fragte, was er am liebsten trinken wolle. »Sie sprechen eben von Christiania«, sagte sie. »Es sei doch eine sonderbare Idee von ihm, in einer Kleinstadt sich niederzulassen, wenn er die Wahl habe und sogar in Christiania leben könne.« Nagel fand dies nicht so sonderbar. Er wollte doch den Sommer auf dem Land verbringen und Ferien machen. Übrigens möge er auf gar keinen Fall in Christiania sein. Christiania sei der letzte Ort, den er wählen würde. »Wirklich? Aber sei doch immerhin die Hauptstadt. Sei der Treffpunkt für alles, was es im Leben an Größen und Berühmtheiten, an Kunst und Theater und allem Möglichen gebe.« »Ja, und dann alle die Fremden, die dort zusammenströmen«, bemerkte Fräulein Andresen. »Schauspieler, Sänger, Musiker, Künstler aller Art.« Dagny Kieland saß schweigend da und hörte nur zu. »Ja, ja, das könne schon sein«, räumte Nagel ein. Er wisse selbst nicht, woher es käme. Aber jedes Mal, wenn von Christiania die Rede sei, sähe er ein Stück der Grenzenstraße vor sich und habe den Geruch von ausgehängten Kleidern in der Nase. Christiania mache ihm den Eindruck einer prahlerischen Kleinstadt mit ein paar Kirchen, ein paar Zeitungen, einem Hotel und einem gemeinsamen Pumpbrunnen und mit den größten Menschen der Welt. Nirgends habe er die Menschen sich so brüsten gesehen wie dort. Und wie oft habe er sich nicht weggewünscht, wenn er dort gelebt hatte. Der Bevollmächtigte konnte nicht begreifen, dass jemand eine solche Abneigung haben könne. Nicht nur gegen einen einzelnen Menschen, sondern gegen eine ganze Stadt, gegen die Hauptstadt des Landes. Christiania sei in Wirklichkeit jetzt nicht mehr so klein. Es beginne unter den Städten von Rang seinen Platz einzunehmen und das Grand Café sei kein unbedeutendes Café. Nagel erhob zunächst keinen Einspruch gegen das Grand. Aber kurz danach runzelte er die Stirn und bemerkte so laut, dass alle es hören konnten, »Das Grand ist ein einzig dastehendes Café.« »Das scheint nicht Ihre wirkliche Meinung zu sein.« »Doch, das Grand sei jener Ort der Stadt, wo alles Große einander begegne. Da säßen die größten Maler der Welt, die hoffnungsvollste Jugend der Welt, die elegantesten Damen der Welt, die gewandtesten Redakteure der Welt und die größten Dichter der Welt. Da säßen sie und bliesen sich voreinander auf, jeder seelenvergnügt, weil er von den anderen anerkannt würde.« Diese Antwort erregte allgemeines Ärgernis. Der Bevollmächtigte beugte sich zu Fräulein Kielands Stuhl hinüber und sagte ziemlich deutlich, so eine lächerliche Anmaßung. Sie erwachte. Schnell sah sie zu Nagel hin. Ganz bestimmt hatte er die Worte des Bevollmächtigten gehört, aber er schien sie sich nicht zu Herzen zu nehmen. Im Gegenteil, er trank dem jungen Studenten zu und begann mit gleichgültiger Miene von etwas anderem zu sprechen. Sein überlegenes Wesen ärgerte auch sie. Gott weiß, was er von ihnen allen denken mochte, wenn er glaubte, ihnen solch ein hochmütiges Geschwätz bieten zu dürfen. Welche Einbildung, welch ein Größenwahn. Als der Bevollmächtigte sie fragte, »Ja, was meinen nun Sie?« antwortete sie mit absichtlich lauter Stimme, »Was ich meine? Ich meine, Christiania ist mir gut genug.« Auch das störte Nagels Ruhe nicht. Als er diese laute Stimme hörte, die halb an ihn gerichtet war, begann er Fräulein Kieland mit nachdenklicher Miene anzusehen, als wolle er sich besinnen, womit er sie wohl ärgerlich gemacht haben könnte. Länger als eine Minute sah er sie beharrlich an, blinzelte mit den Augen, dachte nach und machte eine betrübte Miene dazu. Jetzt aber hatte auch der Adjunkt erfasst, wovon die Rede war, und protestierte dagegen, dass Christiania kleiner sei als zum Beispiel Belgrad. Überhaupt sei Christiania nicht kleiner als andere Hauptstädte von gleicher Größe. Alle begannen zu lachen. Der Adjunkt sah zu komisch aus mit seinen heißen Wangen und seiner unerschütterlichen Überzeugung. Rechtsanwalt Hansen, ein kleiner, dicker Mann mit einer goldenen Brille und einem blanken Schädel, lachte endlos über ihn, schlug sich auf die Schenkel und lachte. »Von gleicher Größe, von gleicher Größe«, rief er. »Christiania ist nicht kleiner als andere Hauptstädte. Von gleicher Größe, von genau der gleichen Größe. Nicht viel kleiner, ach du meine Güte, Prost!« Nagel begann wieder mit dem Studenten Öhen zu sprechen. Ja, in seinen jüngeren Jahren habe auch er, Nagel, für Musik geschwärmt und da besonders für Wagner. Aber das habe sich mit den Jahren verwischt. Er sei auch nicht weiter gekommen, als dass er die Noten gelernt habe und ein paar Töne spielen konnte. Auf dem Klavier? Fragte der Student. Klavier war sein Fach. Nein, auf der Geige. Aber wie gesagt, ich erreichte nichts und hörte sofort damit auf. Das Gespräch wurde bei Tisch fortgesetzt. Nagel, der seinen Platz zwischen der Dame des Hauses und dem jungen Fräulein Olsen, der Tochter des Polizeimeisters, bekommen hatte, nahm nicht daran teil. Als man sich vom Tisch erhob, war man bereits weit in die europäische Politik vorgedrungen. »Nur eines freut mich über alle Maßen«, sagte der Doktor mit ganz feuchten Augen, »das ist, dass Gladstone noch lebt. Aber jetzt brauen Sie sich eine gute Mischung, meine Herren, dann trinken wir auf das Wohl von Gladstone. Ja, von Gladstone, diesem großen und reinen Demokraten, dem Mann der Gegenwart und der Zukunft.« »Wart ein wenig, lass uns auch mittun«, rief seine Frau, und sie füllte die Gläser der Damen mit Wein, schenkte vor lauter Eifer daneben und reichte mit bebenden Händen das Brett umher. Dann tranken alle. »Ja, ist das nicht ein Kerl«, fuhr der Doktor fort und schnalzte mit der Zunge. »Keinen Politiker möchte ich jetzt so ungern verlieren wie Gladstone. Wenn ich an ihn denke, steht er wie ein Leuchtturm vor mir, über die ganze Welt hinaus leuchtend.« »Sie sehen so geistesabwesend aus, Herr Nagel. Sind Sie nicht auch meiner Meinung?« »Wie bitte?« »Ja, natürlich bin ich ganz Ihrer Meinung.« Dem Doktor wurde immer noch nicht widersprochen, alle kannten seinen unaufhaltsamen Redestrom. Schließlich starb das Gespräch hin, so dass der Doktor ein Kartenspiel vorschlug. »Wer wolle mitspielen?« Jetzt aber rief Frau Stenersen durch das ganze Zimmer. »Nein, so etwas. Wisst ihr, was mir Student Öhin gerade erzählt?« »Sie, Herr Nagel, seien durchaus nicht immer so begeistert für Gladstone gewesen wie heute Abend. Student Öhin hat Sie einmal in Christiania reden hören, war es nicht im Arbeiterverein, wo Sie Gladstone ganz ordentlich heruntergerissen haben. Sie sind mir ein Netter. Ist das wirklich wahr?« »Ja, getrauen Sie sich nur.« Frau Stenersen sagte dies völlig arglos, mit lächelndem Mund, und streckte zum Scherz den Zeigefinger in die Höhe. Sie wiederholte, er müsse sagen, ob das wahr sei. Nagel stutzte und erwiderte, das muss ein Irrtum sein. »Ich will nicht sagen, dass Sie Gladstone heruntergerissen haben«, sagte Öhin, »aber Sie opponierten stark. Ich erinnere mich auch noch daran, dass Sie sagten, Gladstone sei wie Gott.« »Wie Gott, Gladstone, wie Gott«, schrie der Doktor, »da müssen Sie betrunken gewesen sein.« Nagel lachte. »Das war ich sicher nicht. Oder doch, vielleicht war ich betrunken, ich weiß es nicht. Es hört sich ja allerdings so an.« »Weiß Gott, das tut es«, sagte der Doktor zufriedengestellt. Nagel wollte sich nicht erklären. Er vermied mehr zu sagen und Dagny Kieland bat wieder Frau Stenersen, es weiterzutreiben. »Veranlassen Sie ihn doch zu erzählen, was er gemeint hat. Das ist so unterhaltend.« »Ja, aber was meinten Sie eigentlich damit?«, fragte Frau Stenersen. »Es war Ihnen doch ernst, als Sie opponierten. Das müssen Sie mir erklären. Sie machen uns außerdem ein Vergnügen damit. Denn wenn ihr jetzt anfangt, Karten zu spielen, dann wird es schrecklich langweilig.« »Tja, wenn ich damit zur Unterhaltung beitrage«, antwortete Nagel. Wollte er durch diese Bemerkung sich selbst oder seiner Rolle einen Streich spielen? Sein Mund verzog sich ein wenig. Er begann damit, dass er sich des Abends, von dem Herr Öhin spreche, nicht erinnern könne. Aber hat jemand von Ihnen Gladstone gesehen und ihn reden hören? Der Eindruck, den man von ihm am Rednerpult bekommt, ist offener Lebenswandel, großer Rechtschaffenheit. Es ist, als könne einfach von nichts anderem die Rede sein, als von lauter gutem Gewissen. Und so tief ist er von seinem guten Gewissen durchdrungen, dass er auch bei seinen Zuhörern das Gleiche voraussetzt, nichts als gutes Gewissen. »Aber das ist doch ein schöner Zug von ihm«, unterbrach der Doktor. »Wenn Sie nur Gladstone bei einer seiner Reden gehört oder gesehen hätten, brauchte ich nur noch auf seine Mienen während des Vortrags zu verweisen. Er ist seines guten Gewissens so sicher, dass sich dies sogar in seinem Blick, seiner Stimme, seiner Haltung und seiner Geste widerspiegelt. Seine Rede ist einfach und leicht fasslich, langsam und endlos. Oh, wie ewig lang sie dauert. Sein Faden hört niemals auf. Sie müssten gesehen haben, wie er seine Bemerkungen rings im Saale verteilt. Diesem Eisenhändler hier ein wenig und jenem Kirschner dort ein wenig. Und wie er seine Worte einzuschätzen scheint, als gelte jedes einzelne eine Krone. Ja, das ist wirklich ein großartiger Anblick. Gladstone ist nämlich Ritter des unbestreitbaren Rechts und dessen Sache hält er hoch. Es würde ihm niemals einfallen, dem Irrtum irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Wenn er das Recht auf seiner Seite weiß, so gebraucht er es schonungslos, hebt es hervor, hebt es in den Himmel, lässt es vor den Augen der Zuhörer flattern, macht alle seine Widersacher zu Schanden. Seine Moral ist von gesündester und dauerhaftester Art. Er arbeitet für das Christentum, für den Humanismus und für die Zivilisation. Würde jemand diesem Mann so und so viele tausend Pfund anbieten, damit er eine unschuldig angeklagte Frau vom Schafott erlöse, würde er die Frau erlösen, das Geld mit Verachtung zurückweisen und hinterher sich nicht im Mindesten als Verdienst anrechnen. Durchaus nicht. Er würde sich das nicht als Verdienst anrichten. So ist er. Er ist ein unermüdlicher Kämpfer und eifrig bestrebt, Gutes auf unserem Erdball zu tun, ist täglich bereit, für das Recht, die Wahrheit und Gott zu kämpfen. Und was für Schlachten gewinnt er nicht. 2 mal 2 ist 4, die Wahrheit hat gesiegt, die Ehre gebühret Gott. Nun, Gladstone kann es höher bringen als auf 2 mal 2 ist 4. Ich habe ihn in einer Budgetdebatte nachweisen gehört, dass 17 mal 23 391 ist. Und er siegte vernichtend, siegte strahlend, er hatte wieder Recht. Und das Recht leuchtete aus seinen Augen, bebte in seiner Stimme und hob ihn zur Größe empor. Jetzt aber sah ich mir den Mann ernsthaft an. Ich begriff, dass er voll guten Gewissens war. Aber trotzdem sah ich ihn mir genauer an. Ich stehe da und denke über seine 391 nach und finde, dass es stimmt. Dessen ungeachtet aber schmecke ich ein wenig daran und sage zu mir, nein, halt. 17 mal 23 ist 397. Ich weiß wohl, dass es 91 ist. Trotzdem aber sage ich gegen mein besseres Wissen 97, um auf einer anderen Seite zu stehen als dieser Mensch, dieser Professionist der Gerechtigkeit. Meine Stimme in mir verlangt, erhebe dich gegen dieses ewige Pochen auf das Recht. Und ich erhebe mich und sage vor lauter innerem und brennendem Bedürfnis 97. Sage es, um mein Bewusstsein des Rechts davor zu bewahren, dass es von diesem Mann, der so unbestreitbar auf der Seite des Rechts steht, in Grund und Boden hinein banalisiert werde. Gott straf mich, aber so einen Nonsens habe ich auch noch nie gehört, rief der Doktor. Regt es Sie denn auf, dass Gladstone immer Recht hat? Nagel lächelte, ob aus Sanftmut oder aus Affektation, war nicht gut zu sagen. Er fuhr fort, es empört mich nicht, auch demoralisiert es mich nicht. Gladstone ist ein fahrender Herold des Rechts und der Wahrheit. Sein Gehirn ist von anerkannten Resultaten bis oben auf voll. Die größte Wahrheit unter der Sonne ist für ihn, dass 2 mal 2 4 ist. Und können wir leugnen, dass 2 mal 2 4 ist? Natürlich nicht. Es kommt eben nur darauf an, ob man wahrheitsnärrisch genug ist, sich dies alles bieten zu lassen, ob unsere Erkenntnisfähigkeit vor lauter Wahrheit schon so lahm geworden ist, dass sie sich von einer unumstößlichen Tatsache einfach zu Boden schlagen lässt. Darum handelt es sich. Aber in dem Maße hat Gladstone recht. Und ein so gutes Gewissen hat er, dass es ihm sicher niemals einfallen wird, freiwillig mit seinen Guttaten gegen unseren Erdball einzuhalten. Er muss ständig unterwegs sein. Man braucht ihn überall. Oder schlägt er nun der Welt seine Weisheit in Birmingham und seine Weisheit in Glasgow um die Ohren, bringt einen Korkschneider und einen Advokaten zur gleichen politischen Anschauung, kämpft gewaltig für seine Überzeugung und strengt seine alten und getreuen Lungen an, damit keine seiner kostbaren Worte den Zuhörern verloren gehen möge. Und wenn der Akt vorüber ist und das Volk gejubelt und Gladstone sich verbeugt hat, geht er des Abends heim und legt sich ins Bett, faltet die Hände, liest sein Gebet und schläft ein, ohne den geringsten Argwohn in seiner Seele zu fühlen, ohne sich darüber zu schämen, dass er Birmingham und Glasgow mit, ja womit erfüllt hat. Er hat nur das Gefühl, seine Pflicht gegen die Menschen und gegen sich selbst getan zu haben, und dann schläft er den Schlaf des Gerechten. Er wird nicht so sündig sein, sich zu sagen, heute hast du deine Sache schlecht gemacht. Du hast die 2 Baumwollspinner auf der ersten Bank gelangweilt. Der eine hat gegähnt. Er wird sich das nicht sagen, denn er ist nicht sicher, ob dies auch wahr sei, und lügen will er nicht, denn Lügen ist Sünde und Gladstone will nicht sündigen. Nein, er wird sagen, mir war, als habe ein Mann gegähnt, es kam mir so vor. Merkwürdigerweise kam es mir so vor, als habe er gegähnt, aber ich habe mich ganz sicher geirrt, der Mann gähnte wohl kaum. Ich weiß nicht, ob ich mich in diesem Sinn in Christiania aussprach, aber das tut nichts. Auf jeden Fall gestehe ich, dass Gladstones Geistesgröße stets einen sehr wenig überwältigenden Eindruck auf mich gemacht hat. »Armer Gladstone«, sagte der bevollmächtigte Reinhard. Darauf antwortete Nagel nichts. »Nein, davon sprachen Sie in Christiania nicht«, erklärte er ihn. »Sie hatten Gladstone wegen seines Verhaltens gegen die Iren angegriffen und sagten unter anderem, er sei kein bedeutender Geist.« In diesem Augenblick läutete es an der Sprechzimmertür des Doktors. Seine Frau sprang auf. Natürlich, jetzt musste der Doktor wieder fort, leider. Aber sonst dürfe noch niemand aufbrechen, durchaus nicht, auf keinen Fall vor 12 Uhr. Fräulein Andresen möge sich nur einfach wieder hinsetzen. Anna sollte noch mehr heißes Wasser bringen, viel heißes Wasser, es sei erst 10 Uhr. Herr Bevollmächtigter, Sie trinken ja gar nichts. Doch, doch, er käme nicht zu kurz. Ja, aber ihr dürft nicht aufbrechen, ihr müsst alle miteinander hierbleiben. Dagny, du bist so still. Nein, sie sei nicht stiller als sonst. Jetzt kam der Doktor aus dem Sprechzimmer herein. Man möge ihn entschuldigen, er müsse fort, ein gefährlicher Fall, Verblutung. Na, es sei nicht so weit weg, in 2, 3 Stunden könne er wieder hier sein. Er hofft, die Gesellschaft da noch anzutreffen. Leben Sie wohl alle miteinander, leb wohl, Jetta. Dann ging der Doktor schnell fort. Eine Minute später sah man ihn mit einem fremden Mann zusammen den Weg zur Landungsbrücke hinunterlaufen. Solche Eile hatte er. Frau Stenersen sagte, jetzt müssen wir uns etwas Lustiges ausdenken. Sie können mir glauben, oft ist es sehr langweilig, hier so allein zurückzubleiben, wenn mein Mann fortgeht. Besonders in den Winternächten ist es ganz schlimm. Da bin ich manchmal nicht einmal sicher, dass er wieder zurückkommt. Gnädige Frau, haben keine Kinder, wie ich sehe? Fragte Nagel. Nein, keine Kinder. Allmählich gewöhne ich mich ja an diese langen Nächte. Aber im Anfang war es ganz abscheulich. Ich versichere Ihnen, ich hatte solche Angst, Angst vor der Dunkelheit. Ja, leider fürchte ich mich vor der Dunkelheit, dass ich manchmal aufstehen und zum Mädchen hinausgehen musste, um bei ihr zu schlafen. Nein, jetzt musst du auch einmal etwas sagen, Dagny. Woran denkst denn du? An den Liebsten natürlich. Dagny wurde rot, lachte verlegen und antwortete, na, freilich habe ich an ihn gedacht, das ist doch begreiflich. Aber frag doch lieber an, was der Bevollmächtigte Reinhard denkt. Er hat den ganzen Abend kein Wort gesagt. Der Bevollmächtigte erhob Einspruch. Er habe mit den Damen Olsen und Andresen geschwätzt, sozusagen im Stillen eine größere Tätigkeit entfaltet, sei die ganze Zeit sehr angeregt gewesen, habe sich bemüht, den politischen Auseinandersetzungen der anderen zu folgen. Kurz gesagt, Fräulein Kielands Verlobter ist nämlich wieder auf See, sagte Frau Stenersen zu Nagel. Er ist Marineoffizier. Sein Schiff ist nach Malta gegangen. War es nicht Malta? Ja, nach Malta, erwiderte Dagny. Bei solchen Menschen geht es schnell mit dem Verloben. Er kommt auf 3 Wochen zu seinen Eltern heim und dann eines Abends... Ja, ja, diese Leutnants. Schöne, wettergebräunte Menschen, sagte Nagel, mit keckem Sinn und offenen Gesichtern. Auch ihre Uniform sei schön und sie trügen... Sie mit Geschmack. Doch, die Seeoffiziere hätten ihn immer bezaubert. Da wendet sich plötzlich Fräulein Kieland an Herrn Öjen und fragt lächelnd, »Ja, das sagt Herr Nagel jetzt. Was aber hat er in Christiania gesagt?« Alle lachten. Der Rechtsanwalt Hansen rief berauscht, »Ja, was hat er in Christiania gesagt? Was hat Herr Nagel dort gesagt? Prosit!« Nagel stieß mit ihm an und trank. Er habe wirklich immer eine Schwäche für Seeoffiziere gehabt. Er wolle sogar noch weitergehen und sagen, wäre er ein Mädchen, würde er nur einen Seeoffizier haben wollen, sonst lieber gar keinen Mann. Darüber lachte man wieder. Begeistert stieß der Rechtsanwalt mit allen Gläsern an, die er auf dem Tisch fand, und trank. Dagny jedoch sagte plötzlich, aber den Leutnants wird immer nachgesagt, dass sie nicht sehr begabt seien. Das glauben sie also nicht. Unsinn! Aber selbst wenn dies der Fall wäre, würde er als Mädchen trotzdem einen hübschen Mann, einem klugen Mann vorziehen, unbedingt. Und besonders, wenn er ein junges Mädchen wäre. Was tut man mit einem Gehirn ohne den Körper? Ja, man könne zwar auch sagen, was tut man mit einem Körper ohne Gehirn, Aber das ist doch ein Unterschied. Shakespeares Eltern konnten nicht lesen. Shakespeare selbst konnte wohl auch nicht besonders gut lesen. Oder ist doch eine historische Erscheinung geworden. Wie dem aber auch sei, ein Mädchen müsse doch wohl eher eines gelehrten und hässlichen Mannes überdrüssig werden als eines schönen und dummen Mannes. Nein, wenn er ein junges Mädchen wäre und die Wahl hätte, dann würde er vor allen Dingen einen schönen Mann nehmen. Um die Ansichten dieses Mannes über Politik und Nietzsches Philosophie und Gottes Dreieinigkeit, um die würde er sich den Teufel scheren. »Hier können Sie Fräulein Kielands Leutnant sehen«, sagte Frau Stenersen und brachte ein Album. Dagny sprang auf. Es entfuhr ihr ein Nein, aber gleich darauf setzte sie sich wieder. »Das Bild ist schlecht«, sagte sie dann. »Er sieht noch viel besser aus.« Nagel sah einen hübschen jungen Mann mit Vollbart. Aufrecht und frei saß er an einem Tisch und hatte die Hand am Säbel. Sein etwas spärliches Haar war in der Mitte gescheitelt. Er sah ein wenig englisch aus. »Ja, das ist wahr, er ist viel hübscher, als er auf dem Bild aussieht«, sagte auch Frau Stenersen. »Ich war selbst einmal in meinen Mädchentagen in ihn verliebt.« »Aber sehen Sie diese Fotografie hier an, das ist ein junger Theologe, der jetzt gestorben ist. Sein Name war Carlsen. Er ist vor kurzer Zeit umgekommen. Traurig, nicht wahr?« »Jawohl, wir haben ihn vorgestern begraben.« Das Bild zeigte ein kränklich aussehendes Wesen mit hohlen Wangen und mit Lippen so schmal und zusammengekniffen, dass sie nur wie ein Strich im Gesicht aussahen. Die Augen waren groß und dunkel, die Stirn ungewöhnlich hoch und klar, doch die Brust war flach und die Schulter nicht breiter als die einer Frau. Das war Carlsen. So sah er also aus. Nagel dachte bei sich, dass diesem Gesicht erfrorene Hände und die Theologie entsprechen müssten. Er wollte eben bemerken, es sei dies ein unheimliches Gesicht, als er beobachtete, wie der bevollmächtigte Reinhard seinen Stuhl zu Dagny rückte und mit ihr zu sprechen begann. Da blätterte er in dem Album weiter, vor und zurück, und schwieg, um nicht zu stören. »Da Sie heute Abend über meine Schweigsamkeit geklagt haben«, sagte der Bevollmächtigte, »ist es mir vielleicht erlaubt, Ihnen ein Begebnis von der letzten Kaiserreise zu erzählen. Eine wahre Geschichte, sie fiel mir gerade ein.« Sie unterbrach ihn und sagte leise, »Was haben Sie denn den ganzen Abend über in der Ecke dort hinten für Späße getrieben? Sagen Sie mir das lieber.« »Ich wollte Ihnen doch nur einen Wink geben, als ich sagte, Sie seien schweigsam gewesen. Sie war natürlich wieder boshaft. Es ist wirklich hässlich von Ihnen, immer die Leute nachzuäffen und alle möglichen Possen zu treiben. Er bildet sich ja wirklich schrecklich viel auf den eisernen Ring am kleinen Finger ein, hält ihn in die Höhe und sieht ihn an und putzt ihn. Aber er tut das vielleicht in Gedanken. Jedenfalls haben Sie es übertrieben. Erzählen Sie jetzt Ihre Geschichte von der Kaiserreise.« Und der Bevollmächtigte erzählte, dass kein Geheimnis war, sondern eine ganz unschuldige Begebenheit mit einer Frau und einem Blumenstrauß, sprach der Bevollmächtigte lauter und lauter, so dass ihm schließlich alle Anwesenden zuhörten. Die Geschichte war umständlich und dauerte mehrere Minuten. Als sie zu Ende war, sagte Fräulein Andresen, »Herr Nagel, erinnern Sie sich an gestern Abend, an die Geschichte von dem Sängerchor auf dem Mittelmeer?« Rasch schlug Nagel das Album zu und sah beinahe entsetzt auf. War das Spiel oder Aufrichtigkeit? Er antwortete leise, dass er sich vielleicht in Einzelheiten getäuscht haben könne, aber das sei nicht mit Absicht geschehen. Und er habe die Geschichte nicht erfunden, sie sei ein Erlebnis. »Nein, Bester, ich wollte auch nicht sagen, dass Sie sie erfunden haben«, antwortete sie lachend. »Aber erinnern Sie sich auch, was Sie antworteten, als ich es schön fand? Dass Sie nur einmal vorher etwas Schöneres gehört hätten und das sei im Traum gewesen?« Doch, er erinnerte sich, er nickte. »Wollen Sie uns nicht auch diesen Traum erzählen?« »Doch tun Sie das, Sie erzählen so merkwürdig. Wir bitten Sie alle miteinander.« Aber er schlug es ab. Er brachte viele Entschuldigungen vor, sagte, es sei nur unbedeutend, ein Traum ohne Anfang und Ende, nur der Hauch einer Vorstellung im Schlafe. Nein, das könne mit Worten nicht wiedergegeben werden. Es gäbe viele solch vager, flüchtiger Wahrnehmungen, die man nur wie Strahlen fühlen könne und die plötzlich wieder weg seien. Man könne verstehen, wie dumm das Ganze sei, wenn er sage, der Traum habe sich in einem weißen Wald aus Silber abgespielt. Also gut, in einem Wald aus Silber und weiter? Nein, nein, nein, er schüttelte den Kopf. Er wolle ihr sehr gerne alles Mögliche zu Gefallen tun. Ja, sie solle ihn nur auf die Probe stellen. Aber diesen Traum könne er nicht erzählen. Das müsse sie ihm glauben. Gut, aber dann etwas anderes. Wir bitten Sie alle darum. Er tauge nicht dazu, nicht heute Abend, Verzeihung. Dann fielen einige gleichgültige Worte, ein paar kindische Fragen und Antworten, der reine Unsinn. Dagny sagte, Sie könnten Fräulein Andresen alles Mögliche zu Gefallen tun? Was könnten Sie da zum Beispiel tun? Man lachte über diesen Einfall und Dagny selbst lachte mit. Nach kurzem Bedenken sagte Nagel, Für Sie könnte ich etwas Schlimmes tun. Für mich etwas Schlimmes? Lassen Sie hören. Einen Mord zum Beispiel? Oh ja, ich könnte einen Eskimo erschlagen, ihm die Haut abziehen und daraus eine Briefmappe für Sie machen. Nein, wirklich? Jetzt aber zu Fräulein Andresen. Was könnten Sie für Sie tun? Etwas unerhört Gutes? Ja, das könnte ich vielleicht. Ich weiß nicht. Übrigens, das mit dem Eskimo habe ich einmal gelesen. Sie dürfen nicht glauben, dass das meine eigene Erfindung sei. Pause. Sie alle sind doch wirklich außerordentlich liebenswürdige Menschen, sagte er dann. Die ganze Zeit wollen Sie, dass ich mich wichtig tue und allen anderen meine unwichtigen Dinge vorbringen soll, nur weil ich ein Fremder bin. Der Adjunkt sah verstohlen auf die Uhr. Sie wissen doch, sagte Frau Stenersen, Sie dürfen nicht fortgehen, bevor mein Mann zurückgekommen ist. Strengstens verboten. Machen Sie, was Sie wollen. Gehen dürfen Sie nicht. Dann bot man Kaffee an und alle wurden gleich wieder lebhafter. Der Rechtsanwalt, der mit dem jungen Studenten disputiert hatte, sprang auf, schnellte leicht wie eine Feder empor und klatschte laut und entzückt Beifall. Der Student rieb sich die Hände, ging zum Klavier und schlug ein paar Akkorde an. »Ach ja«, rief die Hausfrau, »wie konnten wir vergessen, dass Sie Klavier spielen? Jetzt müssen Sie uns aber noch mehr zum Besten geben. Doch, wirklich.« Und der Student wollte ja gerne spielen. Er könne nicht viel, falls man jedoch gegen ein wenig Chopin nichts einzuwenden habe oder vielleicht einen Walzer von Lanner. Nagel applaudierte dem Spiel eifrig und sagte zu Dagny, »Nicht wahr, wenn man solche Musik hört, möchte man gern in einiger Entfernung davon sitzen, in einem Seitenzimmer irgendwo, die Hand des geliebten Wesens festhalten und schweigen. Ich weiß nicht, ich habe mir immer vorgestellt, dass dies herrlich sein müsse.« Sie musterte ihn. Meinte er wirklich, was er da zusammenschwätzte? In seinem Gesicht war keine Ironie, und deshalb ging sie auf den gleichen banalen Ton ein. »Ja, aber dann dürfte es nicht zu hell im Zimmer sein, nicht wahr? Und man müsste in weichen und niedrigen Stühlen ruhen, und draußen müsste es regnen und dunkel sein.« Sie waren diesem Abend ganz ungewöhnlich schön. Diese dunklen Augen in dem lichten Gesicht übten eine starke Wirkung aus. Obwohl sie keine ganz weißen Zähne hatte, lachte sie gerne, lachte sogar über ganz unbedeutende Dinge. Der Mund war rot und voll, man wurde sofort auf ihn aufmerksam. Aber das Merkwürdigste war vielleicht, so oft sie sprach, glitt ein roter Schimmer über ihre Wangen und war dann gleich wieder fort.